trennen dich mit in ihr Haus nah am Flusslauf. Du kannst hören von dort die Boote und du bleibst die Nacht mit ihr auf. Und du weißt, sie ist halb verrückt auch, darum grad wirst du ihr sein nah. Und sie gibt dir Tee und Orangen, das kommt her von fern aus China. Und grad als du willst, gestehen ihr, dass du Liebe kannst nicht geben ihr. Bringt sie dich auf Wellenlänge, überlässt dem Fluss die Antwort, dass du ihr Geliebter bleibst dort. Und du willst mit ihr verreisen, wie der Wind gern so verreist. Und du weißt, dass sie vertraut dir, selbst als du berührst ihren Körper mit dem Geist. Und Jesus war ein Seemann, als er schritt über das Wasser. Und er nahm sich Zeit zu schauen von seinem einsamen Holzgebälk her. Und als er wusste sicher, ihn können sehen nur die Ertrunkenen, sprach er, ein jeder wird ein Seemann, bis die See wird sie befreien dann. Doch er selbst war gebrochen, lang bevor der Himmel offen verlassen. Fast schon menschlich sank er vor deiner Weisheit wie ein Stein. Und du willst mit ihm verreisen, wie der Wind gern so verreist. Und du denkst, ob du vertraust ihm, da er doch berührt dein Körper. Eine Hand mit und sie führt dich hin zum Flusslauf und sie trägt nur Tuch und Federn von der heilsamen Tresen und die Sonne gleißt wie Honig auf die Dame unserer Zuflucht und sie zeigt dir, wo zu suchen unter dem Abfall und den Blumen. Da sind Helden in dem Seegras, da sind Kinder an dem Morgen. Sie bemühen sich um Liebe und sie mühen sich so für immer. Azazel hält den Spiegel und du willst mit ihr verreisen, wie der Wind gern so verreist. Kannst vertrauen dir, selbst als sie berührt dein Körper.